Episode 11. Das Rezept für ewige Jugend. Die Blue Zone Nicoya. Der Vegan Köln Podcast. Mein Name ist Niklas von www.veganköln.de, wo ich euch zeige, wie ihr euren Traumkörper und optimale Gesundheit mit einer 100% veganen Ernährung bekommt. Also bleibt dran. Servus, liebe Zuhörer, und willkommen zu einer brandneuen Folge vom Vegan Köln Podcast. Heute ist die 11. Folge, in der ich euch eine weitere Blue Zone vorstellen werde, nämlich Nicoya in Costa Rica. Bevor ich damit anfange, habe ich für euch richtig gute Rezepte, auch für ewige Jugend. Nämlich, wenn ihr mein Newsletter abonniert, bekommt ihr jede Woche ein kostenloses Fettabbau- und ein kostenloses Muskelaufbaurezept. Wo ihr die Supplemente kauft, das wisst ihr jetzt ja schon. Bei Delta Star, den Link habe ich unten in der Beschreibung, die über 1200 100% naturbelassene Supplemente haben, die für jeden Veganer extrem wichtig sind, wie dann Vitamin B12 oder D3. Oder auch Eisen oder Zink gibt es dort. Und falls du dich allgemein für die vegane Ernährung interessierst und mehr Wissen darüber haben möchtest und auch neue Rezepte, dann kaufst du dir das Buch Vitalkost von Thomas Reinholz. Er ist wirklich ein Experte in veganer Ernährung und hat mir auch selbst sehr viel geholfen, meine vegane Ernährung zu optimieren und auf meine Bedürfnisse einzustellen. Daher, ich kann das wirklich nur empfehlen, das Buch Vitalkost, ist auch unten in der Beschreibung, habt ihr auch einen Link dazu, könnt ihr euch ja mal angucken, wenn es euch gefällt, dann kauft es. Aber jetzt zum Thema. Die heutige Blue Zone ist Nicoya in Costa Rica. Dort leben 47.000 Menschen, ist aber allgemein eine sehr kleine und idyllische Stadt in den Bergen von Costa Rica. Ja, Costa Rica, falls ihr nicht wisst, wo das liegt in Südamerika. Dort ist es immer sehr heiß und eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Was zuallererst sehr besonders an Nicoya ist, dass die Menschen dort sehr hartes Wasser trinken, was sehr reich in Calcium und Magnesium ist. Außerdem essen sie allgemein sehr unverarbeitetes Essen, was auch bei den anderen Blue Zones der Fall war. Und sie haben auch einen eigenen Garten, wie das bei Okinawa der Fall war. Hauptsächlich haben sie Obstbäume und eine sehr beliebte Frucht ist die sogenannte rote Orange, die sie auch Moranon nennen, die sehr reich in Vitamin C ist. Und außerdem essen sie dort sehr viel Anona, was eine sehr dicke Birne ist, die es hier in Deutschland gar nicht gibt, die Krebszellen zerstören soll. Und dadurch Krebskrankheiten reduziert. Die meisten Einwohner in Nicoya haben ein Korn- oder Bohnenfeld, was meistens die Männer abernten, und die Männer arbeiten auch hauptsächlich auf diesen Feldern. Ein sehr berühmtes Rezept in Nicoya ist Mais in Tortilla gegessen mit Bohnen und Paprika. Und die Wissenschaftler haben vor allem dieses Rezept für die lange Lebenserwartung verantwortlich gemacht, weil es sehr viele komplexe Kohlenhydrate hat, Protein und sehr viel Calcium und Niacin. Aber jetzt erstmal, wie ein typischer Tag in Nicoya aussieht. Zuerst beginnt der Tag um 7 Uhr morgens mit einem schwarzen Tee, der stark mit Zucker gesüßt ist, und mit einem kalten Tortilla. Die Männer essen Frühstück um 8 Uhr, was meistens Reis, Bohnen und Eier ist, gebraten in Schweinefett. Danach arbeiten die Männer auf einem Feld, meistens draußen, und die Frauen im Garten. Also beide, Frauen und Männer, bekommen extrem viel Sonne und Vitamin D ab, was ja auch in Okinawa der Fall war. Dann zwischen 12 und 14 Uhr ist dann die Arbeit zu Ende. Und das Mittagessen besteht aus einer Suppe als Vorspeise mit etwas Fleisch und Grünzeug, aber Fleisch essen sie allgemein weniger. Sie essen Fleisch nur 1 bis 2 Mal pro Woche ungefähr. Und als Hauptmenü gibt es, ratet, Reis, Bohnen und frittierte Eier wieder. Also eigentlich fast jede Mahlzeit besteht aus Reis, Bohnen und Eiern und dann noch dazu noch Gemüse. Zum Abendbrot essen sie allgemein kleine Portionen und verfolgen auch die Philosophie, wie die Seventh-day-Adventists dass man zu Frühstück am meisten isst, dann mittags etwas weniger und abends fast gar nichts mehr. Nämlich abends essen die Leute in Nicoya eine kleine Portion Reis mit Bohnen und etwas Gemüse. Zwischendurch essen die Bewohner von Nicoya sehr viele Früchte wie Papaya, Bananen und Orangen. Ja, so viel ist allgemein zur Ernährung. Was außerdem sehr auffällig war in Nicoya, dass sie in einem dunklen, kühlen Raum schlafen und jeden Tag zur selben Zeit aufstehen und zur selben Zeit ins Bett gehen. Sie schlafen fast immer um die 9 Stunden. Und beide, Männer und Frauen, arbeiten sehr hart auf dem Feld oder im Garten. Beide verausgaben sich physisch sehr stark. Was man jetzt auch immer öfter in den Blue Zones sieht, ist, dass sie einen starken Glaube an irgendetwas haben. Sei es Gott oder irgendeine Statue oder irgendeine andere Philosophie. Die Leute in Nicoya glauben sehr stark an Gott, also sie sind sehr gläubig und gehen auch jeden Sonntag in die Kirche. Außerdem haben sie ein sehr starkes und enges Verhältnis zur Familie. Und auch die Nachbarn untereinander treffen sich oft, lachen und erzählen sich Geschichten, genießen und schätzen allgemein das Leben. Auch ein sehr wichtiger Aspekt im Leben von den Bewohnern in Nicoya ist, dass sie auch eine Absicht, also einen Grund im Leben haben. Das Leben hat für sie einen Sinn. Dieses nennen die Plan de Vida. In Nicoya hieß es Ikigai. Also ihr seht, dass sich die Blue Zones nicht wirklich so viel unterscheiden. Bisher hatten alle Blue Zones eine pflanzenbasierte Ernährung, einen starken Glaube und auch eine Absicht im Leben, was sie jetzt Plan de Vida nennen. In Amerika war das einfach Purpose. Und in Okinawa war das einfach das Ikigai. Und abschließend kann man zu Nicoya sagen, dass sie, wie gesagt, eine Absicht haben, also eine Plan de Vida. Sie trinken sehr hartes Wasser. Sie behalten den Fokus auf der Familie. Also sie schätzen sehr ältere Familienmitglieder und verbringen auch allgemein viel Zeit mit der Familie. Sie essen ein leichtes und frühes Abendbrot, wie das auch bei den Seventh-day Adventists der Fall war. Sie bleiben in Kontakt mit Freunden und erhalten allgemein das soziale Netzwerk. Damit meine ich jetzt nicht Facebook oder andere Sachen. Sie gehen wirklich raus und treffen sich mit Nachbarn im Real Life. Sie arbeiten auch sehr hart im Garten oder auf dem Feld, sind oft in der Sonne und dadurch haben sie einen hohen Gehalt an Vitamin C. Und das ist jetzt auch mein Stichwort. Nämlich draußen ist gerade richtig herrliches Wetter und ich werde jetzt auch mal in die Sonne gehen. Also ich hoffe, der kurze Podcast hat euch gefallen, damit ihr mal einen Überblick bekommt, wie sich die Leute in Nicoya ernähren und wie sich allgemein Leute ernähren, die sehr lange leben. Das war jetzt das Rezept für die ewige Jugend, sehr episch. Und vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Mein Newsletter findet ihr unter www.vegankerl.de. Supplemente findet ihr in Delta Star Shop. Und auch ein Muskelaufbau-Guide von Flavio Simonetti ist auch in der Beschreibung. Und das Buch Vitalkost, was euch sehr gute Tipps über eine richtige vegane Ernährung gibt. Und falls ihr noch nicht vegan seid, aber langsam Schritt für Schritt in Richtung vegane Ernährung gehen wollt, kann ich euch dieses Buch auch wirklich nur empfehlen. Das war's von mir. Euer Niklas. Peace. Falls euch der Podcast gefallen hat, vergesst nicht, mir eine Bewertung auf iTunes zu geben. Helft mir dabei, die vegane und gesunde Nachricht für alle zugänglich zu machen. Für weitere Informationen und Fragen geht auf meine Webseite www.vegankerl.de. Haltet euch fit!